Seinem einflussreichen Onkel Sigmund folgend, deutete Bernays viele Handlungen des Menschen als Kompensation. Die Maschine-Gesellschaft hat als Motor die Wünsche und Sehnsüchte der Menschen. Nur wenn der Propagandist sie kennt und begreift, kann er den riesigen, lose verbundenen Apparat namens moderne Gesellschaft steuern. Im Vorwort zur deutschen Ausgabe von Propaganda, Bernays Standardwerk, schreibt der Ökonom, Sozialwissenschaftler und PR-Berater Klaus Cox, sein Gesellschaftsbild ist im Kern zutiefst undemokratisch, sein Menschenbild zynisch. Dem unkontrollierten Hirtentrieb der Massen ist nach seiner Überzeugung entgegenzuwirken, nicht durch Unterdrückung, sondern durch eine geschickte Lenkung der Herde in die gewünschten Bahnen. Die Massengesellschaft erscheint ihm als drohendes Chaos, das eine neue Führung in der Politik, in der Wirtschaft, im Denken und Fühlen verlangt. Es geht also auch in diesem narrativen Denken letztlich um Kausalitäten und Kontrolle. Bernays erzählte Geschichten, die den klassischen Schemata von Protagonisten und Antagonisten folgten. Allerdings definierten sie sich nicht über ihren Wahrheitsgehalt, der Inhalt war beliebig wählbar, oder ihre Moral ebenso, sondern nur darüber, wie effektiv sie die Meinung möglichst vieler Menschen änderten. Die ab den 30er Jahren aufkommende Demoskopie lieferte Bernays die quantitativen Methoden, um diesen Erfolg zu messen und in Rechnung zu stellen. So betrieb er Crystallizing Public Opinion, etwa Verhärtung der öffentlichen Meinung, erschienen 1923, wie er diese Kunstform und sein erstes Buch nannte. Oder auch The Engineering of Consent von 1947, also die technische Herstellung von Zustimmung. Fußnote: Einige Jahre später wird in Berlin die Drei-Groschen-Oper von Bertolt Brecht uraufgeführt, in der ein Bettlerkönig stellvertretend für Bernays kundgibt, dass die Menschen nicht für, sondern von Moral leben. Ende der Fußnote. Dazu kultivierte Bernays, was die Literaturwissenschaftlerin Nicola Gies die Kunst der Halbwahrheit nennt. Sie beschreibt sie in ihrem Buch Halbwahrheiten zur Manipulation von Wirklichkeit als narrative Kleinform, die nicht nach dem binären Code wahr-falsch, sondern glaubwürdig-unglaubwürdig operiert und das Fiktive in die faktuale Erzählung einwandern lässt. Fußnote. Eine weitere Unterkategorie ist nach Harry G. Frankfurt der Bullshit, also der manipulative Unsinn, der die Autorität der Wahrheit nicht abweist, sondern sie einfach erst gar nicht beachtet.